Ich habe eines Tages einen Anruf praktisch aus dem Blauen bekommen und man hat mich gefragt, ob ich daran Interesse hätte, eine solche Unternehmensgeschichte zu schreiben. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und ich habe die drei wesentlichen Bedingungen formuliert, die mittlerweile bei solchen Projekten Standard sind. Erstens, ich muss Zugang zu allen Akten haben. Zweitens, ich darf schreiben, was ich will. Und drittens, jeder, der meine Zitate nachprüfen möchte, muss diese im Archiv von C&A einsehen können. Das ist dann auch akzeptiert worden und es hat sich dann eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit entwickelt. Man merkte, dass auch auf der anderen Seite ein starkes Interesse daran war, die Vergangenheit aufzuhellen. Und insofern ist das ganze Projekt wirklich unter optimalen Bedingungen gelaufen. Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten ging die katholische Kirche das sogenannte Reichskonkordat ein. Davon erhoffte sie sich Autonomie und die ungehinderte Verbreitung ihrer Schriften. Für die NSDAP aber war das Konkordat nur der Schritt, um die Katholiken auf ihre Seite zu bringen und mit diesem internationalen Abkommen ihr Ansehen im Ausland zu erhöhen. Aber schon kurz nach 1933 wurde klar, dass das NS-Regime sich nicht an das Abkommen halten würde. So wurde das katholische Verbands- und Pressewesen bald vom Staat eingeschränkt. Außerdem wurden viele katholische Geistliche verhaftet oder ausgewiesen. Auch die Brenningmeyers hatten als streng katholische Familie keine guten Voraussetzungen, um ihre Geschäfte in Deutschland weiter ausdehnen zu können. Auch mussten sie sich überlegen, wie sie ihr Ansehen bei den Nationalsozialisten aufbessern konnten. Ja, der deutsche Zweig von C&A hat ja sehr stark expandiert in der Zeit der Weimarer Republik. Und als dann die Nationalsozialisten an die Macht kamen, gab es im Grunde drei Problembereiche. Der erste war, dass die Brenningmeyers Ausländer waren, Niederländer. Der zweite war, dass sie stark katholisch waren und sind und das auch praktiziert haben. Und der dritte war, dass sie aus Sicht der Nationalsozialisten Großkapitalisten waren. Und das passte nicht zu der Anti-Warenhaus-Politik im Dritten Reich. Die Brenningmeyers hatten große Probleme, neue Filialen zu eröffnen. Das Wachstum der Firma hat sich also sehr stark verlangsamt. Und die lang gehegten Pläne, endlich in Sachsen Filialen zu eröffnen, speziell in Leipzig, die stießen dort auf lokalen Widerstand. Und man hat dann über einen Mittelmann Kontakt zu Hermann Göring bekommen, damals dem zweitmächtigsten Mann im Reich und auch zuständig für die Wirtschaft. Und der hat dann mit einigen Machtworten dafür gesorgt, dass C&A die Filiale in Leipzig eröffnen durfte. Also sowohl an Institutionen von Göring als auch an ihn privat sind dann in den folgenden Jahren größere Summen geflossen, sei es Spenden, sei es zu seinem Geburtstag im Januar die Anschaffung von Gemälden. Hermann Göring war ja ein großer Gemäldesammler und hat da im Auftrag der Familie Brenningmeyer diverse alte Meister geschenkt bekommen. Die Jahre nach 1933 gelten als wirtschaftlicher Aufschwung. Allerdings geschah dies, indem sich die deutsche Wirtschaft völlig der NS-Ideologie unterordnete. Die neuen Arbeitsplätze wurden hauptsächlich geschaffen, um einen neuen Krieg vorzubereiten. Deutschland hatte in den 30er Jahren nach der großen Inflation kein Geld, um aufzurüsten und war außerdem durch den Versailler Vertrag limitiert. Deshalb wollten die Nationalsozialisten die Ausgaben verschleiern. Sie gründeten eine Scheinfirma. Das war die Metallurgische Forschungsgesellschaft MEFO. Sie wurde von vier deutschen Unternehmen gegründet: Krupp, Siemens, Gute Hoffnungshütte und Rheinmetall. Alle erhofften sich, durch vereinbarte Zinsen Gewinne zu machen. Statt Geld bekamen die Unternehmen Gutscheine, die MEFO-Wechsel genannt wurden. Diese MEFO-Wechsel haben die Unternehmen aber bei der Bank gelassen, um weiter Zinsen zu bekommen. Am Ende führte dieses Konzept zu einer Inflation. Diese Umstände beeinflussten auch das Handeln von C&A in den 30er Jahren. Das Unternehmen hat zunächst mit dem wirtschaftlichen Aufschwung gute Umsätze gemacht nach 1933, hat also auch da ganz gut verdient, hatte aber das Problem, dass es diese Gewinne weder in neue Filialen investieren durfte, weil ihnen das eben als Warenhaus- bzw. Kaufhauskette von den NS-Behörden stark erschwert wurde. Noch konnten sie die Gewinne also ohne weiteres ins Ausland abführen, aufgrund der Devisengesetzgebung. Und wenn man dann noch berücksichtigt, dass in der Wirtschaft sich gut auskennenden Leuten bewusst war, dass eine Inflation droht, dann ist klar, dass eine lohnende Investition war, Grundstücke zu kaufen. Und das hat dann C&A in relativ großem Umfang gemacht, als nämlich im Zuge der Arisierung diverse Gebäude auf den Markt kamen. Also vor allem Gebäude, die C&A als Mieter sowieso schon für die eigenen Filialen nutzte, aber eben auch andere Gebäude, die dann als Kapitalanlage gekauft worden sind. Unter dem Begriff der Arisierung verdrängten die Nationalsozialisten die Juden aus dem Handel und Gewerbe. Mit den Nürnberger Rassengesetzen von 1935 begründeten die Nationalsozialisten die Enteignung der Juden auch nach ihrer Ideologie. Alles Vermögen solle als Volksvermögen der Volksgemeinschaft gehören. Laut den Rassengesetzen gehörten Juden ab diesem Zeitpunkt nicht mehr zur sogenannten Volksgemeinschaft und hatten danach keinen Anspruch mehr auf Vermögen. Die Arisierung begann aber schon 1933, indem Juden genötigt wurden, ihren Besitz zu verkaufen. Außerdem kam es vor, dass sie ihren Besitz unter Wert verkaufen mussten. Davon profitierte auch C&A. C&A hat diverse Objekte von jüdischen Vorbesitzern gekauft. Dabei hat man offensichtlich die Tatsache ausgenutzt, dass der Verkaufsdruck hoch war und die Preise in der Regel ziemlich günstig waren. Das hat C&A Deutschland auf der obersten Ebene, also die Brenningmeier selber, beschlossen und umgesetzt. Und auch die Zentrale in den Niederlanden wusste davon, dass diese günstigen Immobilienkäufe in Deutschland nur aufgrund der Arisierung möglich waren. Auch unbekannt waren bisher die inneren Strukturen bei C&A. Welche Rolle spielten beispielsweise Zwangsarbeiter? Die Nationalsozialisten unterwarfen damals zwischen 7 und 11 Millionen Menschen der Zwangsarbeit. Besonders in den besetzten Gebieten litten Menschen unter den Nazis. Als Unternehmen, das primär im Einzelhandel tätig war, hat C&A eigentlich wenig mit Zwangsarbeitern zu tun gehabt. Aber sie haben selber in gewissem Maße Eigenfertigung betrieben und haben daher in Berlin, das war damals das Zentrum der Konfektion, also der industriellen Kleiderherstellung, mindestens 60 sowjetische Zwangsarbeiterinnen eingesetzt, die sehr schlecht untergebracht waren und offenbar auch stark an Mangel litten. Sie hatten eine relativ hohe Sterblichkeit, also von etwas über 60 jungen Frauen sind 5 gestorben. Außerdem hat C&A im Rahmen der sogenannten Auftragsvergabe größere Kleiderbestellungen beim Ghetto Hitzmannstadt, also das Lodge, vergeben und hat auf diese Weise dort Hosen zum Beispiel fertigen lassen, weil in Deutschland selber die Arbeitskräfte zunehmend zur Rüstungsindustrie eingezogen wurden. Bei C&A gab es in Deutschland überhaupt keine jüdischen Mitarbeiter, sehr wohl bei C&A in England, aber nicht in Deutschland. Und ansonsten muss man sagen, dass C&A im Untersuchungszeitraum der Studie, also bis 1961, seine Mitarbeiter immer versucht hat, etwas höher zu bezahlen, als die Konkurrenz das tat. Angesichts dieser Vergehen bleibt noch die Frage, ob C&A in der Nachkriegszeit für seine Taten Verantwortung übernommen hat oder ob das Unternehmen alles verschwiegen hat. In den Akten selber ist denen nicht zu entnehmen, dass man sich stark noch mit der Zeit des Nationalsozialismus auseinandergesetzt hat. Man hat sich eher als Opfer gesehen. Was man wohl machen musste, also jedes einzelne arisierte Grundstück ist dann Gegenstand eines Restitutionsverfahrens geworden und dort hat es dann regelmäßig Vergleiche gegeben, sodass die jüdischen Vorbesitzer oder deren Erben eine entsprechende Entschädigung bekommen haben. Dass sich das Unternehmen als Opfer betrachtet haben soll, hört sich hier zumindest sehr seltsam an. Das Unternehmen hat von der nationalsozialistischen Politik profitiert. Es hat Göring hohe Geldsummen und Gemälde geschenkt. Zumal war C&A bei der Enteignung der Juden stark beteiligt. Man hat sich als Opfer insofern betrachtet, als man im Dritten Reich das Unternehmen nicht mit der gleichen Geschwindigkeit aufbauen konnte wie in der Weimarer Zeit, als es eben Privatsache war, ob man eine neue Filiale in einer Stadt eröffnet oder nicht. Das war im Dritten Reich anders, weil Kauf- und vor allen Dingen Warenhausketten dort die Expansion verboten bzw. erschwert worden ist. Das hat man schon und auch mit einer gewissen Berechtigung als Nachteil angesehen. Außerdem waren einige Mitglieder der Familie Brenningmeier im Mai 1940, als Deutschland die Niederlande überfiel, sie wurden interniert in Berlin in einem Polizeigefängnis. Und auch sonst haben insbesondere in finanziellen und steuerlichen Dingen die Behörden in einem Maße auf das Unternehmen Einfluss genommen, wie das halt unter demokratischen Verhältnissen nicht üblich gewesen war und auch später nicht mehr üblich war. Insofern hat man sich in dieser Hinsicht als Opfer verstanden. Wie ist also nun die Rolle von C&A unter dem Regime der Nationalsozialisten zu bewerten? Meines Erachtens hat sich C&A zu dieser Zeit nicht nur bloß den Nazis angebiedert, C&A hat auch deren Ideologie übernommen. Auf der anderen Seite hat das Unternehmen die Juden bzw. deren Nachkommen in den Nachkriegsjahren ein Stück weit zwar entschädigt, aber wirklich eingestanden hat es seine Taten nicht. Stattdessen hat man versucht, alles bis zum heutigen Zeitpunkt zu verdrängen. Wenn der Eigentümer Maurice Brenningmeier erklärt, man habe lediglich opportun gehandelt, dann kommt das zu kurz.